Telekom-Fernsprecher. Tja, wo sind wir hier? Hafenstraße, Ecke, Zollhafen. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Schlosskrone, Sektflasche, halbtrocken, sowie ein ehemaliger Fahrschein. Zu diesem Fernsprecher oder Fernsprechsäule ist zu sagen, dass sie sich mitten in einem großen Unkrautfeld befindet. Das heißt, der Berichterstatter steht hier quasi in hohem Gras und hohem Unkraut. Es ist eigentlich unmöglich, von dieser Telefonzelle aus zu telefonieren. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.